Erster Salomo baute den Tempel und seinen Palast fertig. Er baute alles, was er wollte. Zweiter Gott erschien Salomo ein zweites Mal. Er war ihm schon früher in Gibeon erschienen. Dritter Gott sagte, ich habe dein Gebet gehört. Ich mache diesen Tempel heilig. Mein Name wird dort für immer sein. Vierter, du sollst so leben wie dein Vater David. Sei ehrlich und tue alles, was ich sage. Fünfter, dann wird deine Familie immer über Israel regieren. Das habe ich David versprochen. Sechster, aber vielleicht verlassen du und deine Kinder mich. Vielleicht dient ihr anderen Göttern. Siebter, dann nehme ich Israel das Land weg. Ich werde diesen Tempel verlassen. Andere Völker werden über Israel lachen. Achter, dieser schöne Tempel wird dann kaputt sein. Die Leute werden sich wundern. Sie werden fragen, warum hat Gott das getan? Neunter, die Antwort ist, sie haben ihren Gott verlassen. Er hat sie aus Ägypten gerettet. Aber sie dienten anderen Göttern. Zehnter, Salomo baute 20 Jahre lang. Er baute den Tempel und seinen Palast. Elfter, König Hiram gab Salomo Holz und Gold. Dafür gab Salomo ihm 20 Städte in Galiläa. Zwölfter, Hiram sah sich die Städte an. Aber sie gefielen ihm nicht. Dreizehnter, er fragte, was sind das für Städte? Er nannte das Land Kabul. Vierzehnter, Hiram schickte Salomo viel Gold. Es war sehr viel wert. Fünfzehnter, Salomo brauchte Arbeiter für seine Gebäude. Er baute den Tempel, den Palast und die Stadtmauern. Sechzehnter, der König von Ägypten hatte die Stadt Gezer erobert. Er gab die Stadt seiner Tochter. Sie war Salomos Frau. Siebzehnter, Salomo baute die Stadt Gezer wieder auf. Er baute auch das untere Beth Horon. Achtzehnter, er baute auch Baalat und Tamar in der Wüste. Neunzehnter, er baute Städte für Vorräte und für seine Wagen. Er baute alles, was er in Jerusalem wollte. Zwanzigster, es gab noch Menschen von anderen Völkern im Land. Sie gehörten nicht zu Israel. 21. Salomo machte diese Menschen zu Sklaven. Sie mussten für ihn arbeiten. Das ist heute noch so. 22. Die Israeliten mussten keine Sklaven sein. Sie waren Soldaten, Beamte oder Anführer. 23. Es gab 550 Aufseher für die Bauarbeiten. Sie passten auf die Arbeiter auf. 24. Die Tochter des Pharao zog in ihr neues Haus. Dann baute Salomo das Millobauwerk. 25. Salomo opferte dreimal im Jahr am Altar. Er dankte Gott im Tempel. 26. König Salomo baute auch Schiffe in Ezjongeba. Das liegt am Roten Meer. 27. Hiram schickte seine erfahrenen Seeleute. Sie arbeiteten mit Salomos Männern zusammen. 28. Sie fuhren nach Ophir und holten Gold. Sie brachten das Gold zu König Salomo.